suits. They don't bite you. meine Damen und Herren. Je nach Tübingen im Bereich von Stadt-Esslingen, Flottingen, Wettingen, Reutlingen, Abfahrt 15 und 22, Verkehr Gleis 12. Wiederhole, je nach Tübingen, Abfahrt 15 und 22, Verkehr Gleis 12. Meine Damen und Herren, nach Gleis 1 führt eine E aus Nürnberg an 15.18 für die Vorsicht Gleis 1. meine Damen und Herren, je nach Tübingen, Robert Kahnstatt Esslingen, Dochingen, Wendlingen, Reutlingen, Abfahrt 15 und 22, Stillabfahrt Kleingleis 12. Ich wiederhole, je nach Tübingen, über Plochingen, Nürtingen, Reutlingen, Stillabfahrt Kleingleis 12. meine Damen und Herren, der EOS Krieg in Ankunft 1538 fährt nach Gleis 11 ein. Wiederhole, der EOS Krieg in Ankunft 1538 fährt nach Gleis 11 ein. Meine Damen und Herren, Ihr Auseinander, Meine Damen und Herren, Kreis 3 für deine EOC Grund wählen, Kurztyp 1742 für den Kurslichter Kreis 3.

meine Damen und Herren, wir kommen in Stuttgart auf den Hof, IC-Viertel weiter nach Karlsruhe, den Exiles Time Ends. Ihre nächsten Reisemöglichkeiten, IAE nach Lindau, Überflochung in Ulm, um 16.02 Gleis 3C, C2292 nach Frankfurt am Main, um 16.06 und Gleis 8, RB nach Heilbronn, um 16.09 Gleis 4, RE nach Tübingen, Verwaltungsstadt Esslingen, Flochingen, Wendlingen, Reutlingen, Abfahrt 1722, Verkehrtengleis 11. Wiederhole RE nach Tübingen, Abfahrt 1722, Verkehrtengleis 11. Meine Damen und Herren, ein kleiner Wagen, bitte steigen Sie ein. zu klein, der fährt da um den Haken. Was ist das hier? Tübingen über Balkanstadt Essingen, Plottingen, Wendlingen, Reutlingen am Platz 15 und 22 für Kürtenkreis 11. Wiederholen, je nach Tübingen am Platz 16 und 22 für Kürtenkreis 11. Je nach Tübingen über Badkernstadt Esslingen, Plottingen, Wendlingen, Reutlingen. Abfahrt 16:22, Verkehrsgleis 11. Wiederhole je nach Tübingen, Abfahrt 16:22, Verkehrsgleis 11. Gleis 1 für deine EOS-Webscheißen, 15.18.